Noch sind die neuen Vorschläge für schärfere Abschieberegeln nicht einmal in der Bundesregierung allgemein bekannt. Schon regt sich Widerspruch. Gestern bereits hatten Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland über Inhalte des Gesetzentwurfs berichtet, an dem im Bundesinnenministerium schon seit einigen Wochen gearbeitet wird und dessen Regelungen Minister Seehofer nach den Prügelattacken von Amberg überprüfen wollte. Heute legt die Bild-Zeitung nach. Demnach schlägt das Innenministerium vor, Ausländer, die bei ihrer Identitätsfeststellung nicht mitwirken wollen, in geschlossenen Einrichtungen unterzubringen. Weiter Meldepflichten und elektronische Fußfessel für ausreisepflichtige Straftäter. Eine Verschärfung der sogenannten Sicherungshaft. Für diejenigen, die über ihre Identität falsche Angaben machen, soll eine weitere Haftart geschaffen werden, die ohne richterliche Mitsprache verhängt werden kann. Solche Forderungen gehen weit über den Koalitionsvertrag hinaus. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk kritisiert Bundesjustizministerin Katharina Barley: Das größte Problem nach wie vor bei Abschiebungen ist, dass die Länder die Personen nicht zurücknehmen. Da ist schon ewig das Innenministerium in der Pflicht, Abkommen zu verhandeln und schafft es nicht. Generell muss ich sagen, wir haben zahlreiche rechtliche Verschärfungen schon vorgenommen in den letzten Jahren. Es ist nicht ein Regelungsdefizit, es ist ein Vollzugsdefizit. Dabei übt die SPD-Politikerin auch Kritik an der Informationspolitik. Denn offiziell sagt der Sprecher des Bundesinnenministeriums Sören Schmidt lediglich: Zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir uns zu dem Entwurf, weil er eben noch eine Arbeitsfassung ist, nicht äußern. Gleichzeitig aber soll dieser Entwurf in Kürze in der Bundesregierung abgestimmt werden. Um eine bloße Arbeitsfassung des Hauses kann es also kaum gehen. Das ist ja auch so eine Unsitte, dass dann Papiere rausgehen, ohne dass die überhaupt mal in den normalen Geschäftsgang gehen. Kritisiert Barley, deren Partei am Abend von Inhalten erfahren haben soll. Barleys Fraktionskollege Burkhard Lischka zeigt in der Bild-Zeitung zwar Verständnis für Seehofers Bemühungen, auch er setzt aber darauf, Vollzugsprobleme zu beseitigen. Auf Kritik stößt vor allem der Vorschlag, Abschiebehäftlinge wieder in denselben Haftanstalten wie Strafgefangene unterzubringen, wenn auch in getrennten Bereichen. Ganz allgemein sagt dazu Katharina Barley: Abschiebehaft und Strafhaft sind zwei unterschiedliche Dinge, was auch richtig ist, weil wenn man in Strafhaft kommt, hat man ein Urteil. Ist man verurteilt worden als Straftäter? Das ist etwas anderes, als wenn man nur in Haft genommen wird, weil man auch tatsächlich am Ende abgeschoben werden können soll. Von daher ist diese klare Trennung zwischen Abschiebehaft und Strafhaft einzuhalten. So hatte es schon 2014 auch der Europäische Gerichtshof gesehen, der die getrennte Unterbringung mit spürbar unterschiedlichen Haftbedingungen angeordnet hatte. Der deutsche Staat hat Recht anzuwenden, sagt dazu die Justizministerin. Schärfer formuliert es die Grüne Feliz Polat. Der Verfassungsminister Seehofer demontiere den Rechtsstaat und greife das Grundrecht auf Freiheit frontal an. Auch bei Pro-Asyl fällt die Kritik harsch aus. Geschäftsführer Günter Burkhardt unterstellt dem CSU-Politiker, er wolle ein rechtsstaatliches Schutzsystem aus den Angeln heben.